Gut und Böse. Mit der Vertreibung des ersten Paars aus dem Paradies, mit dem Essen des verbotenen Apfels der Erkenntnis, war der Dualismus in die Welt gekommen. Himmel und Hölle, Gott und Teufel. Jawohl. Ich. Für eine Handvoll Obst, für einen Apfelbiss. Die kleinliche Rache eines humorlosen Schöpfers, der alles Wissen für sich behalten wollte. Hätte er die Menschen eben anders machen sollen. So jedenfalls fanden sie an mir bald Gefallen, denn ich bin kein kleinlicher Partner. Hat gar mancher für irgendetwas gebetet und der Alte hat sich taub gestellt, da sind sie denn zu mir gekommen und haben sich mit meiner Hilfe geholt, was sie brauchten. Macht, Wissen und Lust. Lauter Freuden, die der Alte offensichtlich nicht mag, außer er hat selbst. Bald sollte der Teufel sein Händchen überall im Spiel haben, so dass seine Allgegenwart nahezu sprichwörtlich wurde. Als ginge es mit dem Teufel zu. Im Guten wie im Bösen. Ob einer geigte wie Paganini oder im Spiel gewann, ob einer Untat auf Untat häufte, ob Kriege hausten oder Epidemien grassierten. Bald kündete auch die Literatur von ihm.